Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Zwischen Wissenschaftlern und den Verlagen, die ihre Fachartikel veröffentlichen, gibt es seit einiger Zeit heftigen Zoff. Die Forscher und ihre Geldgeber wollen, dass wissenschaftliche Erkenntnisse einem breiten Publikum zugänglich gemacht werden. Und zwar zu möglichst geringen Kosten. Stichwort Open Access. Mancher große Wissenschaftsverlag dagegen verspürt bislang keine Neigung, so ein lukratives Geschäftsmodell kampflos aufzugeben. Und macht Open Access Plattformen wie ResearchGate, eine Art Facebook für Forscher, deshalb das Leben schwer. Haluka Meyer-Borst liefert die Hintergründe. Die Grundidee von Open Access kann Christina Riesenweber schnell erklären. Also Open Access bedeutet, dass Forschungsergebnisse, also vor allem Zeitschriftenartikel in wissenschaftlichen Journals, für die Leserinnen und Leser kostenfrei verfügbar sind. Doch was die Open Access-Beauftragte der Freien Universität Berlin beschreibt, ist nicht die Regel. Zwar würde die Wissenschaft von einem freien Zugang zu Artikeln und Daten profitieren. Forscher könnten sich einfacher und schneller austauschen. Doch die Verlage, in denen viele der Artikel erscheinen, sperren sich dagegen. Namentlich vor allem ein Verlag. Elsevier gehört zu den größten Wissenschaftsverlagen. Er hat einen Jahresumsatz von knapp 2 Milliarden Euro und eine Gewinnmarge von 37%. Die kommt unter anderem zustande, weil Elsevier und andere Verlage gleich zweimal Geld verlangen. Einmal von den Wissenschaftlern, die ihre Studien in einem ihrer Journale veröffentlichen, und einmal von den Lesern oder Bibliotheken, die ihre Journale abonnieren. Doch es regt sich Widerstand. Über 150 deutsche Forschungseinrichtungen haben ihre Abos für Elsevier-Journale aufgekündigt und wollen neu verhandeln. Sie wollen einen Deal. Konkret geht es um eine Flatrate, mit der sie Zugang zu allen Journalen des Verlages bekommen. Doch bislang zeige sich Elsevier wenig kompromissbereit, erklärt Benedikt Fächer vom Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Die Verlage haben natürlich kein Interesse daran, dass sich irgendwas ändert. Wenn man sich die Deal-Verhandlungen jetzt anschaut und quasi wie Elsevier da blockt, da sieht man quasi kein Interesse daran, dass sich das System ändert. Null. Deshalb wehrt man sich auch gegen neue Geschäftsmodelle. Zusammen mit anderen Verlagen hat Elsevier die Internetplattform ResearchGate verklagt. Das sogenannte Facebook für Forscher bietet Wissenschaftlern die Möglichkeit an, ein Profil anzulegen und dort ihre Artikel aus Fachjournalen zu teilen. Das Problem? Das ist eigentlich oft nicht erlaubt, wie Christina Riesenweber erklärt. Denn das Recht zur Verbreitung haben meist die Verlage. Viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler veröffentlichen ihre Forschungspublikationen über ResearchGate und denken sich, naja, ich darf das schon, wenn sie de facto die Rechte aber eigentlich nicht haben. Das heißt, wir bewegen uns da in so einer legalen Grauzone und diese Klage von Elsevier hat sicherlich juristische Grundlage, also das ist handfest. Was aber kann die Wissenschaft tun, wenn Verlage sich so heftig gegen die Öffnung der Forschung wehren? Zunächst einmal muss sie andere Anreize schaffen. Denn statt zu schauen, ob und in welchem Umfang ein Fachmagazin seine Artikel frei verfügbar macht, achten Forscher derzeit vor allem darauf, wie oft ein Journal zitiert wird, also wie hoch sein Impact ist. Denn je höher der sogenannte Impact Factor, umso besser für die Reputation des Autors. Dadurch, dass die hohen Impact Journals alle bei den Verlagen sind und die Wissenschaftler gerne in diese hohen Impact Journals rein wollen, perpetuiert sich diese Abhängigkeit von dem Verlag. Und deswegen hat man auch jetzt die Situation, dass man große Verhandlungen führt mit den Verlagen, anstatt dass man sagt, man baut eine eigene Infrastruktur auf. Besonders problematisch ist, dass es gerade die Nachwuchsforscher sind, die sich weniger für Open Access und offene Daten einsetzen, wie Benedikt Fächer in einer groß angelegten Umfrage zeigen konnte. Also in der Studie haben wir auch herausgefunden, dass ältere Wissenschaftler eigentlich eher Daten teilen als junge Wissenschaftler. Ich habe dafür jetzt keine Erklärung abgefragt, aber meine Interpretation ist, dass Wissenschaftler, die eben schon meinetwegen einen Lehrstuhl haben, eine sicherere Position haben, als eben junge Wissenschaftler, die sich um solche Positionen eben noch streiten müssen oder kämpfen müssen. Denn nur wer in angesehenen Journalen publiziert, hat eine Chance auf Fördergelder und langfristig auf eine Festanstellung. Die Open Access-Bewegung muss darum wohl vor allem von anderen getragen werden. Also von Forschern mit sicheren Posten, die es sich leisten können, in einem offenen, aber weniger prestigeträchtigen Journal zu publizieren. Oder von jenen Wissenschaftlern, die als Gutachter oder Herausgeber meist kostenlos für die Verlage tätig sind, sagt Benedikt Fächer. Man könnte denen Anreize geben, finanzieller Art und meinetwegen in Dienstleistungsart auf ein öffentliches Journal umzusteigen. Das ist zum Beispiel passiert im Fall Lingua und Closser. Also es war eine Zeitschrift, die vorher bei Elsevier war und dann das komplette Editorial Board quasi in ein öffentliches Journal umgegangen ist. Doch selbst die größten Open Access-Verfechter wollen keine Welt ohne Verlage. Verwaltung, Layout, Verbreitung, all das sind Aufgaben, die Verlage übernehmen und in denen sie gut sind. Und dafür sollen sie auch weiterhin bezahlt werden. Das Ziel ist aber eine neue, vielleicht gerechtere Rollenverteilung, wie Christina Riesenweber erklärt. Bislang war das Geschäftsmodell der Verlage, aus den wissenschaftlichen Publikationen eine Ware zu machen, die sie dann verkaufen. Und dieses Modell stellen wir gerade in Frage. Die Alternative dazu, die auch immer mehr Verlage annehmen, ist, dass die Verlage sich als Dienstleister begreifen, die einen Service verkaufen, dessen Produkt dann kostenfrei verfügbar ist. Und wenn wir das Ganze so denken, dann ist das Ganze eigentlich relativ rund. Elsevier verklagt ResearchGate und zwar vermutlich zu Recht, wird die Open-Access-Bewegung damit aber wohl kaum stoppen können. Ein Beitrag von Haluka Meyer-Borst war das.